Alo, guten Tag, mein Name ist Dr. Karamat. Ich bin der Dienstabende Arzt und heute für Sie zuständig. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja, natürlich gerne. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich werde einige Fragen zu Ihrem Person stellen, dann kommen wir Ihren aktuellen Beschwerden. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Manuel Friedrich. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Manuel Martha Anton Nordpol Ja. Udo Emil Ludwig Ja. Manuel. Nachname Und ist Ihre. Friedrich. Fr. Ida Emil Dora. Dann nochmal Richard Ida Cäsar Heinrich Friedrich. Okay, Herr Friedrich, wie alt sind Sie? Ich bin 26 Jahre alt. 26. Okay, wann sind Sie genau geboren? Am 18. August 1996. Oder ist es falsch? Wie 98 wahrscheinlich. Oder 98? Machen wir 98, okay. Oder 6, ja, 96, ja, richtig. Sie haben recht. Sie haben recht, okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Herr Friedrich? Ich bin circa 1,84 Meter und Okay. Gewicht ist circa, was habe ich denn so? Ich glaube ungefähr 95 Kilo. Okay, Herr Friedrich, was führt Sie uns? Herr Doktor, Entschuldigung, wie ist Ihr Name nochmal bitte? Ja, mein Name ist Kara Murat. Kara Murat, okay. Ja, richtig, Sie haben Was ist das? richtig ausgesprochen. Was ist das für ein Name, bitte? Woher kommen Sie? Mehmet, ich komme aus der Türkei. Ah, ach so, okay, aus der Türkei. Sehr schön. Gut, freut mich sehr. Also, Herr Doktor, ich habe Ja. schon seit einigen Tagen so Schmerzen im Oberbauch und das strahlt über den ganzen Bauch aus. Und das wird nicht besser und das wird immer schlimmer. Können Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind es drückende, ziehende, brennende oder dunkelnde Das Schmerzen? ist eher, manchmal habe ich Krämpfe im oberen Bauch, das strahlt so in die Mitte aus. Manchmal ist es so ein Druckgefühl und meistens wird es schlimmer, wenn nach dem Essen, wenn ich etwas esse oder trinke, dann ist es ganz schlimm. Okay. Haben die Schmerzen plötzlich angefangen oder langsam Ich würde eher gesteigert? sagen, die haben langsam vor ungefähr einer Woche angefangen. Ich dachte, das geht wieder vorbei, aber es wird eigentlich immer schlimmer. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 sehr stärksten Schmerzen entspricht, Herr Würde sagen, das Friedrich? ist der Unterschied. Es gibt Phasen, da ist es wirklich sehr, sehr stark, so wie heute Abend zum Beispiel. Deswegen bin ich da. Da würde ich sagen, so 7, 8 vielleicht. Und manchmal ist es eher so bei 3, 4. Okay, wissen Sie, was die Schmerzen ausgelöst hat? Sie haben Essen gesagt, aber können Sie noch andere erklären? Kann ich jetzt so nicht sagen. Das hat irgendwann mal angefangen. Und aber es wird meistens nach dem Essen wird es schlimmer. Zwischendurch habe ich auch Schmerzen, aber Wenn ich was esse, dann wird es noch schlimmer, sodass ich jetzt eigentlich wenig Appetit habe und auch nicht essen möchte, weil ich Angst habe, dass die Schmerzen wieder kommen. Haben Sie dagegen etwas eingenommen, wie Medikamente? Ich habe jetzt, als die Schmerzen so stark waren, Paracetamol genommen. Dann ist es ein bisschen besser geworden, aber sonst habe ich nichts genommen. Hat das Ihnen geholfen, ein bisschen besser Nur ein wenig. gebracht, oder? Nur ganz wenig. Sind die Schmerzen im Laufe der Zeit gewandert oder sind sie immer im Oberbauch? Ich kann schon sagen, das ist vom Oberbauch so ein bisschen in den ganzen Bauch verteilt sich das. Ich habe das Gefühl, dass ich dann so einen dicken Bauch bekomme, dass ich viel Luft im Bauch habe und dass es manchmal den ganzen Bauch rumort, also so richtig blubbert oder Schmerzen auslöst. Okay. Haben Sie auch Blähungen? So, als ob da viel Luft drin ist, ja. Okay. Müssen Sie oft sauer aufstoßen? Seit 2 Tagen, ja. Leider haben Sie Schmerzen beim Schlucken? Seit gestern merke ich das, wenn ich was esse oder wenn ich was trinke, dann habe ich das Gefühl, es brennt so ein bisschen auf der Speiseröhre. Sind die Schmerzen brennend oder auch drückend? Eher brennend, würde ich sagen. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen lindert oder verschlimmert? Also wie gesagt, mit dem Essen, Ja, egal, Essen verschlechtert. ich habe jetzt nichts, wo ich sagen kann, dass es dann besser wird. Manchmal hat es geholfen, wenn ich so eine Wärmeflasche auf den Bauch gelegt habe, aber ansonsten kann ich nicht sagen, was besser geworden gemacht ist oder wodurch es besser geworden ist. Okay. Haben Sie, Herr Friedrich, Herzrasen oder Herzklopfen? Nein, nein, nicht, dass ich Haben gemerkt. Sie Atembeschwerde? Bekommen Sie gut Luft? Ja, nee, mit der Luft habe ich keine Probleme, nein. Sie haben keine Atemnot. Nein, nein, nein, nein. Okay. Hatten Sie oder haben Sie momentan Fieber, Herr Friedrich, oder Fieber? Schüttelfrost? Nee, ich habe also Fieber ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das nicht gemessen, aber warm ist mir nicht. Und Okay. Schüttelfrost habe ich auch nicht, nein. Okay. Leiden Sie unter Nachtschweiß oder hatten Sie schon mal ein Schweißausbrüche? Nein, nein, hatte ich nicht. Sie haben momentan weniger Appetit Ja. und haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Nein, nein, nein. Jetzt nur seit ein paar Tagen habe ich wenig Appetit, aber ansonsten war alles gleich. Okay. Ist Ihnen übel oder schwindelig, Herr Friedrich? Nein. Ja, das ist so eine leichte Übelkeit, Entschuldigung. Das habe ich schon, aber Schwindel habe ich jetzt nicht. Okay. Müssten Sie schon mal erbrechen? Ich sage mal so, ich hatte gestern so einen leichten Brechreiz. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss erbrechen, aber es kam nichts. Okay. Schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Also Schlafprobleme habe ich bisher jetzt nicht, aber ich merke, dass seit einigen Tagen ich sehr unruhig oder schlecht schlafe, weil auch der Bauch ein bisschen wehtut und ich auch viel Luft im Bauch habe. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, da habe ich keine Probleme. Da klappt alles gut. Okay, Herr Friedrich, leiden Sie an wichtigste Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit oder Schilddrüse Überfunktion Nee, all das habe ich nicht, glücklicherweise, aber ich habe ein allergisches Asthma seit meiner Kindheit. Und ich benutze manchmal ein Spray, aber im Moment ist es stabil. oder Unterfunktion? Wann war letzte Asthmafall? Doch, ich hatte so einen richtigen Asthma mit einer Bronchitis, das war vor 2 Jahren ungefähr. Vor 2 Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Da habe ich ein Spray. Wissen Sie, wie Name ist? Wie Name heißt, Der wie? Name war Foster oder so ähnlich. Nehmen Sie nur bei Bedarf, oder? Ja. Nur wenn ich merke, dass die Luft knapp wird. Okay, haben Sie noch andere Vorerkrankungen, Herr Friedrich? Ach so, da fällt mir ein, ja, ich habe so eine leichte Laktoseintoleranz. Und bei manchen Obstsorten, die vertrage ich auch nicht. Also der Doktor meinte, das kann eine Fruktoseintoleranz sein, aber die ist nicht so ausgeprägt. Okay. Wie äußert sich die Laktose- und Fruktoseintoleranz? Also ich bekomme dann so Blähungen, Bauchkrämpfe und auch Bauchschmerzen mit Durchfall. Aber wie gesagt, da achte ich drauf und das klappt relativ gut dann. Ist Ihnen noch andere Allergie gegen bestimmte Medikamente Nein, oder nein. Ernährungsmittel? Allergien habe ich jetzt nicht, nein. Und haben Sie noch andere Unverträglichkeit? Das reicht, glaube ich. Mehr will ich auch gar nicht. Nein. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Friedrich? Ich hatte eine Sportverletzung vor circa 5 Jahren. Da bin ich am linken Knie, musste ich operiert werden, weil ich einen Bänderriss hatte. Was das hatte, können Sie bitte wiederholen? Bänderriss. Ein Bänderriss. Bänderriss, Harris. Riss, ja. Ja, okay. Ist das mit arthroskopisch operiert worden? Was heißt arthroskopisch, weiß ich jetzt nicht, aber man hat so mit so kleine Kamera und so Stäben. Ja, das ist Hat ja man noch. in Kniespiegelung wie. Ah ja, genau, so ähnlich genau, ja. Okay. Haben Sie noch andere Operationen, Herr Friedrich? Nein, das reicht, das ist genug. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Was meinen Sie? Also mein Hausarzt überprüft immer die Impfung und er meinte, es ist alles komplett. Auch gegen Corona? Wurden Sie Und geimpft? Covid-Impfung habe ich auch. Ich habe schon 3 Impfungen bisher. Sehr, Und sehr schön, Herr Friedrich. Brauchen Sie ja, manchmal, aber nicht so oft. wie viel Zigarette täglich rauchen Sie? Täglich rauche ich nicht, aber eher am Wochenende so 2, 3 Stück vielleicht. Seit wann rauchen Sie? So seit gleich 4, 5 Jahren. Okay, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Regelmäßig nicht, aber ab und zu mal, wenn ein Fest oder eine Feier ist oder am Wochenende, dann trinke Was trinken Sie? ich. Sehr unterschiedlich, mal Wein oder mal Bier oder auch mal was anderes. Okay. Nehmen Sie Drogen oder hatten Sie schon mal Kontakt mit Drogen? Was meinen Sie mit Drogen? Ja, ich hatte mal was ausprobiert, aber ich nehme das nicht regelmäßig. Okay. Was hatten Sie probiert? Das war Marihuana. Ab und zu mal. Mehr ist es nicht. Okay, Herr Friedrich, sind Sie ledig oder verheiratet? Also, nein, nein, nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, nein, ist noch viel zu früh. Ja, ich verstehe. Sie sind sehr jung, aber ich muss diese Frage stellen. Okay. Auch haben Sie Kinder? Nein, nein. Okay. Nicht, dass ich wüsste, aber normalerweise nicht. Okay, ja, verstehe. Leben Sie allein oder mit jemandem zusammen? Nee, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Okay. Ich möchte einige Fragen Ihren Familien stellen. Sind Ihre Eltern am Leben? Meine Eltern? Ja. Ja. Ja. Sind Sie gesund oder leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Also, soweit ich weiß, haben Sie keine Erkrankungen. Sehr Nee, gut, Gott sei Dank. nicht. Und haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine ältere Schwester, ja. Ist sie auch gesund? Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendeine Erkrankung hat. Nein. Okay, Herr Friedrich, ich bin soweit fertig mit meinen Fragen. Ich denke, dass ich alle wichtigen Informationen bekommen. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Oh, nee, vielen Dank. Sie haben sich sehr bemüht. Was glauben Sie, was es ist? Ist es was Schlimmes oder was können die Schmerzen denn sein? Deswegen bin ich da. Ja, es ist sehr früh, etwas zu sagen, aber nach Ihren bisherigen Angaben gehe ich am ehesten von Gastritis aus, aber das ist ein Was ist eine Verdacht. Gastritis? Gastritis wie eine Entzündung im Magen. Das Ach ist so. Magenentzündung. Deswegen, das ist Verdachtdiagnose. Wir müssen das bestätigen. Dafür sollen wir noch andere operative Untersuchungen durchführen. Ah, okay. Ist es schlimm? Was muss man da? Nein, nein. Als erste diagnostische Maßnahme werde ich Sie körperlich untersuchen. Okay. Dann zur weiteren Abklärung sollten Blutabnahme, Bauchultraschall, auch gegebenenfalls Magenspiegelung durchführen. Ist es was Schlimmes, so eine Magenspiegelung? Davor habe ich so ein bisschen Angst. Ja, ich verstehe Sie sehr, aber Sie werden beruhigt mit Anästhesika. Deswegen werden Sie etwas nichts fühlen oder spüren. Ach Aber so. das ist sehr einfache Untersuchung. Ah, okay, alles klar. Sie geben mir also etwas zum Schlafen, zum Beruhigen sozusagen. Ja. Wir werden Sie eine Beruhigungsmittel mit Anästhesie und Ihre Mund werden eine Schlauch mit Kamera Oh ja. zur Speiseröhre und Ende des Zwölffingerdarm verschoben, um Ihre Magen und Speiseröhre zu Ja, ich beurteilen. brauchen Sie mir jetzt nicht erklären. Das ist schon die Vorstellung, ist ja schon schlimm. Gut, dass man da etwas zum Schlafen bekommt. Okay, gut, dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn man das Problem lösen könnte, weil das ist schon unangenehm. Ja, ich verstehe Sie sehr. Sie sind auf guten Händen. In gut. Ja, Sie sind in guten Händen. Wir sind eine gute Team und wir haben viele Erfahrungen über diese Krankheiten. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Dann freut mich das ja. Okay, vielen Dank. Sie haben mich schon sehr beruhigt. Ja, okay. Okay, Herr Friedrich, ich komme Sie zu Ihnen wieder. Wunderbar. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Genau. Keine Fragen. Okay. Herr Friedrich, was machen Sie beruflich? Beruflich, ich bin Student. Ja. Was für ein Student? Ich studiere Mathematikwissenschaften in Mannheim. Okay, wenn keine Fragen sind, ich gehe mir ein Glas Wasser holen. Wäre das okay? Ja, natürlich. Ja, danke, ich komme sofort. Ja. Entschuldigung, so. Können wir anfangen? Ja, natürlich. Tja. Hallo, guten Abend, Herr Oberarzt. Ah, der neue Doktor. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen, Herr Kollege? Ja, es geht mir gut und Ihnen? Dankeschön, Dankeschön. Und wir sind die ersten Tage hier in unserer Klinik. Kommen Sie gut zurecht? Ja, alles war gut. Und ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, dann legen Sie mal los, dann erzählen Sie mal, was haben Sie für einen Patienten Ja, angeschaut? ich möchte gern den Fall Ihnen vorstellen. Bitte schön, ich. Herr Manuel Friedrich ist 26 jähriger Patient. Ein 26-jähriger Patient, ja. Ja, Herr Friedrich ist ein 26-jähriger Patient, der sich bei uns heute wegen seit einigen Tagen bestehender, krampfartiger, manchmal dumpfer, abdominal Schmerzen, Abdominalgie vorstellte. Wie mit abdominal? Abdominal Schmerzen, Ja. Abdominalgie. Nein, gibt es nicht. Abdominalgie gibt es nicht. Mit abdominalen Schmerzen. Okay, abdominale Schmerzen vorstellte. Okay. Zudem berichtete er, dass die Schmerzen im Laufe der Zeit schlimmer geworden seien. Die Schmerzintensität wurde mit 7 bis 8 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Der Patient, Wo sind die Schmerzen und ja, ich muss was sagen, für Schmerzen sind das? ja, die Schmerzen würden am Anfang am Epigastrium, aber momentan im ganzen Bauch habe er Schmerzen. Also die Schmerzen begannen Epigastral und sind jetzt auf den Bauch ausgestrahlt oder ausgedehnt. Okay. Ja. Und was für Art von Schmerzen sind das? Ja, die Schmerzen seien krampfartig und dumpf. Okay. Darüber hinaus berichtete er, dass die Schmerzen nach dem Essen immer schlimmer geworden seien. Sein oder sind, ja. Ja, er habe einmal Paracetamol eingenommen. Das hat ihnen wenig geholfen. Das hat ihm wenig geholfen, Das ja. hat ihm wenig geholfen. Dem Patienten zufolge seien die folgenden Symptomatik aufgefallen: Meteorismus, seit 2 Tagen Pyrosis. Und beim Schlucken brennende Schmerzen. Was ist Pyrosis? Pyrosis bezeichnet man saure Aufstoßen. Ah, okay. Saures Aufstoßen. Okay. Wusste ich nicht. Okay. Ja. Die vegetative Anamnese war unauffällig, bis auf Inappetenz und wegen dieser Beschwerden Insomnie. Er sei vollständig geimpft. Bei ihm seien Laktoseintoleranz und Fruktoseintoleranz bekannt, die sich mit Meteorismus und Diarrhoe äußere. Nach Aussage der Patient leidet er an allergische Asthmafälle vor 2 Jahren. Aber zurzeit sie ist stabil und dagegen nehme er bei Bedarf Foster-Inhaler. Osterspray, okay. Foster-Spray, ja. Vor 5 Jahren habe er wegen einer Sportverletzung am linken Knie operiert worden. Habe er operiert worden, ist nicht. Ist er operiert worden oder habe er eine Operation gehabt? Ja, wegen Sportverletzung habe ich ja vor 5 Jahren am linken Knie eine Operation unterzogen. Habe er sich eine Operation Ja, unter ich habe vergessen, ja. Okay, vielen Dank. Er rauche 2 und 3 Zigarette am Woche seit 4, 5 Jahren. in der Woche, in der Woche. Okay, in der Woche. Und er trinke sehr selten Alkohol, nur am Feier ein Wein oder Bier. Manchmal nehme er Marihuana, aber das ist auch sehr selten. Das sei auch. Das sei ja auch selten. Er sei momentan ledig, wohne mit seiner Freundin zusammen. Zudem sei er Student im Mathematikwissenschaftler. Was sind wissen? Und seine Familienanamnese war auch unauffällig. Okay, so was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Die anamnestischen Angaben deuten am Ehesten Ulcus ventriculi hin, aber differenziell diagnostisch kommen Ulcus duodeni, gastroösophageal reflü, ösophaguskarzinom, Karzinom, ja, wäre vielleicht bei dir. Aber. Oder ganz normal eine Gastritis wahrscheinlich. Ja, auch in Betracht, Gastritis in Betracht. Ja, warum sollte ein junger Mann mit 26 Jahren eigentlich einen Ulkus haben? Ja. Okay. Haben Sie gefragt, ob er einen schwarzen Stuhlgang hat, eine Melena? Ich habe gefragt, aber er hat mir gesagt, ich habe keine Probleme beim Stuhlgang. Okay. Aber ich musste nachfragen. Was weitere Differentialdiagnosen? Was fehlt Ihnen da noch? Ja, Woran muss? zur weiteren Abklärung möchte ich körperliche Untersuchung durchführen. Ja, okay. Das ist ja notwendig. Ja. Ja, das ist Aber ich notwendig. an welche Differentialdiagnosen denken Sie noch? Ja, wir müssen eine Appendizitis auszuschließen. Ausschließlich. Das auszuschließen. Wir Bei müssen. Bauchschmerzen muss man bei jungen Menschen auch eine akute Appendizitis denken, das ist richtig. Ja, woran noch? Und auch. Ja, Herzkrankheit sollen wir auch ausschließen. Herzerkrankungen, ja. Eher unwahrscheinlich, aber Ja, unwahrscheinlich, richtig. woran noch? Was gibt es noch im Oberbauch, was solche Schmerzen auslösen Darüber kann? auch, wir sollen eine Pankreatitis, Cholezystitis oder Cholelukolithiasis auch Genau, an die ausschließen. Gallenblase muss man denken, natürlich. Gell? Das ist richtig. Bauchspeicheldrüse, genau. Oder bei jungen Menschen kann auch mal vorkommen ein Ileus, ein Darmverschluss. Ja, ich habe gedacht, aber er hat gesagt, keine Stuhlgangprobleme. Deswegen So ist wollte es. ich nicht sagen. Also eher unwahrscheinlich, aber auch daran muss man mal denken, kann Ja, man. müssen wir Sehr denken. gut, wunderbar. Vielen Dank, Herr Doktor. Das haben Gerne. Sie sehr gut gemacht. Das für den Anfang ist ja schon mal sehr gut. Gut. Haben die anderen Kollegen noch Fragen? Oder Kolleginnen, muss man auch sagen. Keine Frage, der Doktor hat es also sehr gut gemacht, sozusagen, ja? Wunderbar. Hat unser Chef, Dr.